Erster bittet Gott um Regen. Er gibt Regen zur richtigen Zeit. Er gibt Blitze und starken Regen. Das ist gut für alle Pflanzen. Zweiter, die Götzenfiguren sagten nichts Wahres. Die Wahrsager sahen nur Lügen. Sie erzählten leere Träume. Sie gaben keinen echten Trost. Darum zogen die Menschen weg wie Schafe. Sie waren traurig, weil niemand ihnen half. Dritter, ich bin sehr wütend auf die Anführer. Ich werde sie bestrafen. Gott, der Herr, kümmert sich um sein Volk Juda. Er macht sie stark wie ein Pferd im Krieg. Vierter, aus diesem Volk kommen wichtige Führer. Aus ihnen kommen starke Stützen. Aus ihnen kommen auch gute Kämpfer. Alle Anführer kommen aus diesem Volk. Fünfter, sie werden im Kampf sehr stark sein. Sie werden ihre Feinde leicht besiegen. Sie werden mutig kämpfen. Denn Gott ist mit ihnen. Die feindlichen Reiter werden verlieren. Sechster, ich mache das Volk Juda stark. Ich helfe dem Volk Josef. Ich bringe sie zurück nach Hause. Ich habe Mitleid mit ihnen. Es wird sein, als hätte ich sie nie verlassen. Ich bin Gott, ihr Herr. Ich werde auf sie hören. Siebter, dann werden die Leute von Ephraim stark sein. Sie werden sehr glücklich sein. Ihre Kinder werden das sehen und sich freuen. Ihr Herz wird sich über Gott freuen. Achter, ich werde sie rufen und zusammenbringen. Denn ich habe sie gerettet. Sie werden wieder viele Menschen sein. Neunter, ich werde sie unter andere Völker bringen. Aber in fernen Ländern werden sie an mich denken. Sie werden dort ihre Kinder großziehen. Und dann werden sie nach Hause kommen. Zehnter, ich bringe sie aus Ägypten zurück. Ich sammle sie aus Assur. Ich lasse sie in Gilead und Libanon wohnen. Es wird nicht genug Platz für alle sein. Elfter, sie gehen durch das Meer bei Ägypten. Gott macht die Wellen im Meer klein. Er trocknet auch die Strudel des Nils aus. Das stolze Land Assur wird fallen. Ägypten wird keinen König mehr haben. Zwölfter, ich mache sie stark durch Gott. Sie sollen seinen Namen loben. Das sagt Gott.